Excuse me. I don't feel good. I'm not sure, but I think I might be an adult. I can tell by the way people look at me and don't look at me. Someone the other day told me I should act more like one, but I don't even know what it is. What's an adult? I blame it on my parents. They caught it before I was even born. When I break things now, I have to pay for them. I rarely get cake at parties anymore. When people give me sheets of paper, I'm not supposed to draw on them. I'm just supposed to put the letters of my name on a line. Where's the fun in that? People get funny when I say the obvious, like, you've got a big nose. All of a sudden, I'm supposed to know about the weather and have plans. I even checked on the internet and no one's working on a cure. I'm not sure I like it. Help me. Raumfahrt Nummer 278. Ausschwung. Hallo und herzlich willkommen zum 278. Kompott, den ich am heutigen, naja, also den Regen habe ich eigentlich umschifft, Freitag, dem 19. August 2011 aufgenommen habe. It is 11:47. Ja. Und das Intro habe ich aus Zee Franks Replay-Podcast geklaut, nämlich am 6.6.2006 hat er das eigentlich mal rausgelassen. Aber nachdem der ja seinen Podcast gerade replayt, habe ich das irgendwann da im Juni einfach mal geklaut. Ja. Und der Titel, könnte ich dir mal auch mal erklären, der kommt daher, dass nämlich der Aufschwung jetzt wieder vorbei ist. Also ist aus mit dem Aufschwung XXL. Also der Aufschwung, den es ja genau nirgendwo gab. Aber ja. So, ansonsten gibt es ja allerdings wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit ohne Mafia, mit ohne Space. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1 Politik. Die erste Hälfte für diese Woche, in der ich Riots versteckt habe, eine Norwi-Boom-Meldung, Neues vom Atom, Neues vom Terror und mir dann noch Zensurmeldungen dazu gepackt habe. 17 Grad, foggige. Nö. Milde Grüße. Die 17 Grad, die fühlen sich an wie 17 oder 20 oder so. Und der Wind macht irgendwas zwischen 20 und 33 km/h aus Southwest. Hier steht ein Fernseher. Der sieht allerdings schon ziemlich versifft aus. Und so, als hätte er die Nacht hier verbracht. Oder anders ausgedrückt, mitten im Regen. Ja. So, da bin ich wieder. Weil, wenn ich das nicht sage. Und ja, wir haben jetzt 8.22 Uhr, was eigentlich auch nur daran liegt, dass gerade mal wieder ein Regengebiet unterwegs ist. Ich hasse Regengebiete. Wobei es im Moment danach aussieht, dass das Regengebiet ungefähr eine Stunde groß sein könnte und in ungefähr einer halben Stunde ankommen könnte. Oder anders ausgedrückt, gerade rechtzeitig, wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin und eine Stunde mit der Bahn unterwegs. Das wiederum würde mir gefallen. So, aber dann hätten wir mal die Riots, die natürlich auch noch weiter Meldungen produziert haben. Als wir da hätten, die Interzei, habe ich bei Fever gefunden. Gestern erzählen die Briten noch was von Internetzensuren. Heute twittert die Polizei von Manchester Namen, Geburtsdaten und Anschrift von angeblichen Plünderern. Wow, WTF, Internetpranger. Und uns werfen sie Missbrauch des Internets vor. Update, auweia, scroll da mal ein bisschen runter. Hier wurde einer zu 4 Monaten Jugendarrest verurteilt. Begründung for ranting and swearing at police. Polizeistaat scheint da als Beschreibung noch untertrieben. Ja, also die britische Polizei, die veröffentlicht tatsächlich die Identität oder die Identitäten von angeblichen Riotern, die angeblich so schlimme Dinge getan hätten wie in Richtung Polizei fluchen. Wait, what? Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Ich hasse diesen Husten. Dann gibt es da noch einen Videopranger, weil das mit den Prangern scheint in England landesweit die Strategie zu sein, schreibt Hefe. In Birmingham haben sie in der Innenstadt eine fette Pranger-Videoleinwand aufgebaut. Do you recognize any of these people? Bin ja mal gespannt, wann denn da die ersten angeblichen Plünderer bedauerliche Treppe runterfallen und Unfälle haben. Die Zivilisationsdecke ist dünn. Ja, gut, die Briten, die haben es ja sowieso noch nie so richtig dolle mit Bürgerrechten gehabt. Die erkennen ja sowas wie Menschenrechte auch nicht an. Aber hey. So, dann gab es das Nachschnürfall, nämlich auch wieder Hefe vom 16. Die britische Innenministerin denkt laut über Ausgangssperren nach, wegen der Randalierer. Oh, und falls noch jemand darauf gewartet hat, dass sie die Ausschreitungen für mehr Überwachungsstaat nutzen würden, Police say they prevented attacks by rioters. 8:25 On the Olympic site in London's Oxford Street after picking up intelligence on social networks. Wobei, Social Networks ich durchaus auch so gelesen habe, dass sie irgendwo auch mal die BlackBerry-Messages erwähnt haben. Na, also von wegen, die seien, ach, so verschlüsselt. Nicht, dass das noch irgendwen überraschen würde, aber also die britische Polizei brüstet sich auch damit, die BlackBerry-Messages lesen zu können. Na, also bisher hatte BlackBerry bzw. Research in Motion ja immer behauptet, die seien ja verschlüsselt und sie selbst könnten die nicht lesen. Sagen wir mal so, da durfte man bisher schon Zweifel dran haben, aber inzwischen noch mehr Zweifel. Also, ja. Übrigens, im Chaos Camp Trubel und ein bisschen Untergang Philadelphia hat ja auch Ausgangssperren gegen Jugendliche verhängt. Ab Freitag dürfen Jugendliche unter 18 Jahren Freitag und Samstag nachts ab 21 Uhr nicht mehr vor die Tür, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Die nächtliche Ausgangssperre gilt für die Innenstadt sowie das Universitätsviertel. In anderen Stadtteilen müssen Jugendliche unter 13 Jahre wochentags ab 22 Uhr zu Hause bleiben. Wegen, weil, it's for the good of the country. Oder so. Dann gibt's extra hart. Habe ich am 17. gefunden. London DPA, weil sie über Fahrzeug zu Randalen aufgerufen hatten, sind in Großbritannien zwei junge Männer zu jeweils 4 Jahren Haft verurteilt worden. Die beiden hatten vorgeschlagen, in Northwich im Nordwesten des Landes zu randalieren und Läden zu plündern. So, meint man, okay, das sind halt die bösen Terroristen, die haben zu bösen Dingen aufgefordert. Und da sind bestimmt auch Milliarden an Menschen gekommen. Turns out, nein. Die hatten irgendwas bei Facebook geschrieben oder bei sonst wo halt irgendwo geschrieben und wurden aufgrund dieses Schreibens, nicht irgendwelcher später erfolgten Randalierereien, weil es gab da keine zu, verurteilt. 4 Jahre Knast. Ja, oder wie bei Twitter durchging, so von wegen, ja, warum bist du denn im Knast? Ja, ich habe mit Drogen gedealt, mit harten Drogen 3 Jahre bekommen. Und du? Ja, ich habe erfolglos zu Plünderungen aufgerufen. 4 Jahre. Wait, what? Na, also ich meine, Gerichtsterror. Die Polizei hatte das Schlimmste verhindern können. Das haben sie dann hinterher behauptet, ja. Allerdings wäre mir nicht bekannt, dass sie irgendwie Leute aufgehalten hätten. Also von daher, die Polizei stand da einfach nur. Und der Richter in der Grafschaft Chester sagte, er hoffe, das Urteil habe abschreckende Wirkung auf andere. Ja, nö, ist klar. Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Genau, das war's zu den Riots. Na, also in Großbritannien, der Überwachungsstaat greift jetzt auch schon zur Bestrafung von Leuten, die zu irgendwas aufrufen. Auch ohne dass da was passiert. Weil, ja, wo kämen wir auch hin? Ne? Norwibum. 10-mal Oslo DPA, der Attentäter von Norwegen, sagt, dass er während seiner Tat 10-mal bei der Polizei angerufen hat. Als er auf der Ferieninsel Utøya 69 Teilnehmer eines Jugendlagers erschoss, habe sich an das Bering Breivik ergeben wollen, sagte sein Anwalt einer Zeitung. Bei 10 Anrufen sei er nur 2-mal durchgekommen. Frage ich mich, warum der 2-mal durchgekommen ist. Beziehungsweise, warum er nach dem 1. Mal durchkommen ist, noch weiter versucht hat. Aber, ja. Breivik wollte anscheinend sicher gehen, nicht von der Polizei erschossen zu werden. Ein Polizeisprecher sagte, einer der Anrufe sei aufgezeichnet worden, er konnte aber nicht bestätigen, dass es weitere gab. Wait, what? Dann gab es auch, das habe ich hier glaube ich aber auch nicht reingeklebt, dann gab es auch diese Woche noch die Meldung, genau, habe ich hier nicht reingeklebt, dass er irgendwie mal wieder auf die Insel gebracht wurde, um da irgendwie nachzustellen, wo er wann, wie, wo gewesen wäre, irgendwie sowas. Das fiel mir dann allerdings schon in die Kategorie Celebrity News und Celebrity News mache ich nicht. Neues vom Atom. Eine Neuhürde. Neuhörde vom letzten Freitag. In Japan wird eine neue Atomaufsichtsbehörde eingerichtet. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, soll sie dem Umweltministerium unterstellt werden. Das Kabinett habe dem zugestimmt. Die derzeitige Behörde für nukleare und industrielle Sicherheit untersteht dem Wirtschafts- und Handelsministerium. Sie war nach der Atomkatastrophe im Kernkraftwerk Fukushima wegen ihres Krisenmanagements und ihrer Verbindungen zur Atomindustrie in die Kritik geraten. Und vor allen Dingen, weil sie weggesehen hat. Dauernd. Selbst bei den schlimmsten Vergehen haben sie weggesehen. Und wo ich denn gerade Fukushima habe, da gab es gerade irgendwie die Tagesschau-Eilmeldung, dass es eine Tsunami-Warnung nach einem Erdbeben im Areal Fukushima gibt. Mal gucken, ob da was rauskommt. Und dann Tagesschau vom Freitag. Das ist mir übrigens nicht in schriftlich begegnet. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich sehe die Meldungen inzwischen nicht mehr. Ich höre dann davon irgendwo. Aber TEPCO hätte dann wohl angefangen, Reaktor 1 einzupacken. Und zwar irgendwie in Folie. Da geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, dass sie jetzt erstmal Reaktor 1 einpacken, damit da nichts mehr rein und nichts mehr rauskommt. Aber nicht als feste Hülle wie Tschernobyl. Weil in Tschernobyl war wohl das Problem, dass es da auch noch relativ warm geworden ist, nachdem sie die Hülle da rumgebackt haben. Und das wollen sie in Fukushima verhindern, vor allen Dingen, weil sie in Fukushima ja nun genau wissen. Da ist noch so ungefähr das gesamte nukleare Material drin, was übrigens durch ein Einpacken auch noch nicht verschwindet. Da gewinnt man noch gar nichts mit. Ja, aber hey, das Ding packen sie ein und dann wird alles großartig. Oder so. Und da hatte ich auch, das war in einer... die Radio-Wissen-Redaktionskonferenz eine Begründung gehört, wo denn jetzt nur die größeren 10 Sievert pro Stunde hergekommen sind, die ja zwischen Reaktor 1 und 2 bei irgendeiner Rohrleitung gefunden wurden. Und zwar so frei nach dem Motto, ja, mit dem Messgerät, was bis 10 Sievert messen kann, sind sie bis an Anschlag gegangen. Ploink. Und die Begründung, die es da gab, war, naja, also es könnte vom Venting kommen. Die haben da ja mal zur höchsten Gefährdungsphase auch einfach mal Zeug aus dem Innern des Reaktors abgelassen. Und das könnte durchaus sein, dass da dann noch Strahlungsreste rumliegen. Das hieße aber effektiv, dass beim Venting auch Stückchen mitgekommen sein müssten, nach meinem Verständnis. Weil also wenn im Reaktor Druckbehälter innern Zeug rumliegt, was dann auch Monate später noch zu mehr als 10 Sievert pro Stunde Strahlung führt. Das heißt, da müssen eigentlich Stückchen mitgekommen sein von Brennstäben. Beziehungsweise deren Überresten. Aber hey. Dann, Fever hat er mal irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, wo er da gegraben hat, Strahlfaches. Fukushima Update. Jetzt kommen langsam mal Experten zu Wort und die sagen gruselige Dinge wie das Äquivalent von 29,6 mal der Atombombe, die auf Hiroshima fallen gelassen wurde, oder in Uran begriffen ungefähr 20 Atombomben wurden durch den Unfall freigelassen. Ja, blöd. Während die übrig bleibende Strahlung von Atombomben sich auf ein Tausendstel der Originalstärke nach einem Jahr reduziert, würde das radioaktive Material eines nuklearen Kraftwerks sich nur auf ein Zehntel des Originallevels reduzieren. Naja, das sind andere Stoffe, die da übrig bleiben und deren Halbwertszeiten sind unterschiedlich. Warum wohl haben sie vor dem Plutoniumzeug so eine Angst gehabt? Wobei sie eben, hatte ich ja letzte Woche auch schon, da jetzt nicht mehr nur vor Reaktor 3 Angst haben müssen, sondern da dürfen sie vor Reaktor 3, 2, 1 und eigentlich auch vor 4 Angst haben. Weil Plutonium auch durchaus ein Nebenprodukt der Zerfallsprozesse ist. Naja, ich weiß, es ist kein Zerfallsprodukt als solches, sondern es entsteht dadurch, dass dann nochmal zusätzliche Neutronen reingehen und drinnen bleiben. Habe ich mir am Sonntag hingeklebt, weil also eigentlich ist es eine Captain Obvious Meldung. Ja, natürlich ist die Strahlung da höher als bei Atombomben am Würfen. Aber ich habe die einfach mal mitgenommen. So, dann hat es eine Ötti-Klärung gegeben am Montag. EU-Energiekommissar Oettinger hatte die Bundesregierung aufgefordert, ihr weiteres Vorgehen in der Energiewende besser innerhalb der Europäischen Union abzustimmen. Die Abschaltung der ersten 8 deutschen Atommeiler sei für den Rest der EU gerade noch verkraftbar, sagte Oettinger dem Handelsblatt. Die restlichen 9 Atomkraftwerke könne Deutschland aber nicht mehr einfach im Alleingang vom Netz nehmen. Die Bundesregierung müsse sicherstellen, dass der Atomstrom durch andere Energien ersetzt werde und außerdem erläutern, wie das geschehe, betonte Oettinger. Wenn er jetzt anfängt zu verlangen, die Regierung solle doch gefälligst sich erstmal mit anderen Ländern abstimmen, ob sie denn dürfe, dann würde sich mir allerdings die Frage aufdringen, ob im Falle eines Unfalles denn auch andere europäische Nationen bereit sind, A, die Kosten, B, die Leute und C, das Risiko mit zu übernehmen. Also zu guter Letzt die Landstriche, die dann nämlich auf Jahrtausende nicht mehr bewohnbar sind. Aber natürlich nicht. Wo denken Sie denn hin? Dann bei Spon gefunden, Fukudawa, Tokio, das havarierte japanische AKW Fukushima, könnte auch im kommenden Jahr noch nicht unter Kontrolle gebracht sein. Die sogenannte kalte Abschaltung drohe sich zu verzögern, teilte der Betreiber TEPCO mit. Am Mittwoch die Reinigung des hochgradig radioaktiven Wassers. In der Anlage dauere länger als ursprünglich angenommen, räumte TEPCO ein. Daher sei die eigentlich bis Ende des Jahres avisierte Stabilisierung des AKW möglicherweise nicht zu schaffen. Grund dafür seien wiederholte Ausfälle der Instrumente zur Absorption des radioaktiven Cäsiums. Dennoch werde an dem Ziel eines Cold Shutdown bis zum Jahresende festgehalten, erklärte TEPCO, dieser Zustand ist erreicht, wenn die Wassertemperatur in dem Reaktor bei normalem Luftdruck permanent unter 100 Grad Celsius sinkt. Oder anders ausgedrückt, TEPCO sagt, dass der Cold Shutdown durchaus noch ein Stück dauern kann. Dazu fällt mir dann ein, ja, überrascht mich nicht. Silber. So, dann gibt's das Neutrom. Hier habe ich eine D-Radio bisschen Weltnachricht. In Japan ist erstmals seit der Atomkatastrophe ein neuer Reaktor ans Netz gegangen. Trotz Proteste in der Bevölkerung wurde der Meiler im Kernkraftwerk Tomari auf der Insel Hokkaido für den kommerziellen Betrieb freigeschaltet. Während des Erdbebens hatte er sich im Probebetrieb befunden. Nach der Katastrophe in Fukushima hatte Japan 3/4 seiner 54 Atomreaktoren für Sicherheitsüberprüfung vom Netz genommen. Wo Fukus dann die Falschmeldung draus gemacht hatte und behauptet hatte, also hier geht es um Reaktor 3, Tomari. Und Fukus hatte da irgendwie draus gemacht, Reaktor 3 von Fukushima. Wo jeder, der irgendwie bis 2 zielen kann oder die Meldungen überhaupt irgendwie verfolgt hat oder denken kann oder und, mitbekommen haben darf, dass Reaktor 3 von Fukushima erstens kein Dach mehr hat, zweitens eine Kernschmelze drin hatte, drittens, selbst wenn das alles nicht wäre, da immer noch Brennstäbe in ziemlich aktiv drin gewesen sein dürften. Oder anders ausgedrückt, die sollten sie wieder angeschaltet haben? Blödfug. Ja, und da gab es dann auch irgendwie Leute, die sich bei Twitter aufgeregt haben. Ah, jetzt schalten sie den Reaktor 3 wieder an. Wo mir dann irgendwie erstmal die Frage aufkam, Quelle? Ja, also Quelle, Fokus, die Blödfug erzählen. Und dass es Fokus ist, die der Blödfug erzählen, habe ich bei Bildblog gefunden. Ja, aber hey. Also ja, da gab es eine Blödfugmeldung. Reaktor 3 wieder angeschaltet. Reaktor 3 können sie gar nicht wieder anschalten. Reaktor 3 hat ein offenes Dach. Selbst wenn sie wollten, könnten sie den nicht wieder anschalten. Na, plus ich gehe mal davon aus, dass sie nach der Meldung, dass sie sowieso keinen von den Reaktoren mehr wieder anschalten. Die einzigen zwei Reaktoren, die noch offen waren zu dem Zeitpunkt, waren 5 und 6. Weil 5 und 6 ja Stückchen abseits stehen und durchaus nicht komplett explodiert waren. Also ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt äußere Beschädigungen haben, aber und die haben sie dann ja auch schon irgendwann aufgegeben. Von daher, jedes Wiederanfahren von irgendeinem von den Reaktoren würde erstmal dafür sorgen, dass sie erklären müssten, warum sie jetzt der Meinung sind, sie könnten die wieder anfahren. Aber hey. So, Neues vom Terror. Das Verlängerett gibt's. Vom 17. Berlin DPA, das Bundeskabinett, hat die Verlängerung der Terrorgesetze, Antiterrorgesetze um weitere 4 Jahre beschlossen. Sie wurden nach den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001 eingeführt und wären sonst Anfang nächsten Jahres ausgelaufen. Das ist ja das, wo der Brüllrich rumgebrüllt hat. Von wegen, es ginge doch nicht und man müsse sich doch jetzt sofort darum kümmern. Es kann doch nicht sein, dass... Na klar kann das sein. Und wie das sein kann. Na und also da hat das Kabinett sich jetzt... offiziell gemeldet und verkündet, ja, verlängern wir. Was eigentlich eine Nullmeldung ist, weil das Kabinett als Exekutive, als ausführende Gewalt kann verkünden, was immer es will. Das Kabinett macht keine Gesetze, verlängert keine Gesetze, tut überhaupt gar nichts. Also alles, was da passiert ist, ist, die Pfeifen in der Regierung haben gemeinsam beschlossen, dass sie ein Stück Papier in Richtung Bundestag werfen. ob sie es vorher zu einem Flieger zusammenfalten. Ist allerdings nicht berichtet worden. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie es nicht zu einem Flieger zusammenfalten, bevor sie es in Richtung Bundestag werfen. Na, und ja, die sind dann auch mal wieder befristet. Und wie Heribert Prantl in der Süddeutschen so schön darauf hinwies, eigentlich war diese ganze Befristungskacke mal dafür gedacht, dass man dann irgendwann auch mal aufhört, die Gesetze gelten zu lassen. Wenn man das allerdings nicht will, so wie hier, dann kann man das auch eigentlich gleich sagen. Hier ist dann die Einfahrt. Das Surfen auf dem See ist übrigens untersagt. Aber stimmt, ich war auch schon mal am See. Ja, also die haben die Terrorgesetze mal wieder verlängert. Eigentlich sind da Befugnisse drin, die üblicherweise einer Richterkontrolle unterliegen würden. So frei nach dem Motto, Geheimdienste gucken auf sämtliche Konten. Geheimdienste gucken sich sämtliche Kommunikationsdaten an. Und, aber hey, Richterkontrolle, das musste man ja nach dem 11. September, musste es ja schnell gehen. Da ging das nicht. Und, ja, jetzt verlängert man die ja einfach nur. Da kann man sowas ja nicht einführen. Das geht ja nicht, weil, aus gutem Grund. Ha, ja, ne? Also, völlig alternativlos. Vor allen Dingen mit 5 Monaten Vorlauf. Na, der Brüllrich hatte ja eine Welle gemacht. Dabei hat der Brüllrich ein verfassungswidriges Bundeswahlgesetz, was Frist 30. Juni. Also wenn mich mein Kalender nicht böse belügt, dann ist der 30. Juni auch schon 1,5 Monate in der Vergangenheit. Na, plus die Tatsache, dass ja das, was da im Moment als Änderungsentwurf rumschwirrt, auch dieselben Probleme hat, genauso verfassungswidrig ist. Aber hey, viel wichtiger sind ja die Terrorgesetze. Das sehe ich ja sofort ein. Nö, tue ich nicht. So, habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Dann auch am Mittwoch gab es den Papstschlag. Madrid DPA, ein Chemiestudent, hat am Rande des katholischen Weltjugendtags einen Giftgasanschlag auf Papstgegner geplant. Der Mexikaner habe das Attentat bei einer Kundgebung gegen den anstehenden Besuch von Papst Benedikt XVI verüben wollen, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei war dem Mann auf die Spur gekommen, weil er in erzkonservativen Internetforen um Unterstützung für seine Pläne geworben hatte. Ich habe auch noch nicht vernommen, dass irgendwie weder der Herr Ratzinger noch irgendwelche erzkonservativen Christen sich von Terrorismus distanziert haben. Es wäre vielleicht langsam mal an der Zeit. Na, Breivik, hier jetzt da einer der Papstgegner umbringen will. Hallo? Ich finde ja die Christisten, die ständig Menschen umbringen wollen, das geht ja mal gar nicht. Na, da hört man übrigens irgendwie nichts von. Da dreht auch keiner einen Spin draus und die Meldung, dass sie da jemanden festgenommen haben, der Papstgegner umbringen wollte, ist auch nicht an die große Glocke gehängt worden. Schon komisch. Ich meine, okay, auch nicht jede Festnahme von angeblichen Islamisten wird an die große Glocke gehängt, aber also wenn einer festgenommen würde, der versuchen würde, irgendwie ein paar hundert Menschen umzubringen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Meldungen gäbe. In der Wohnung des jungen Mannes stellten die Beamten Aufzeichnungen über die Herstellung von Giftgas sicher, aber keine Chemikalien. Na, also so frei nach dem Motto, ja, der hatte nur die Absicht. Ja, komisch, nur die Absicht hatten doch auch die Düsseldorfer. Oder waren sie Dortmunder? Irgendwas mit denen. Da die im Rheinland. Die vorhatten, irgendwas in die Luft zu jagen. Entweder einen Bus oder eine Bushaltestelle oder irgendeine andere Großveranstaltung. Zünder hatten sie nicht, Bomben hatten sie nicht. Aber hey, sie hatten die Absicht. Das ist noch an die große Glocke gehängt worden. Das hier, der liest sich zumindest so, als hätte der ungefähr einen ähnlichen Vorbereitungslevel. Er hatte vor, Menschen in die Luft zu jagen. Hat er auch schön Pläne, hat aber überhaupt nichts, womit er Menschen in die Luft hätte jagen können. Ja, Lob. Ich bin nicht ernsthaft jetzt schon fertig. Da muss ich mal gucken. Nehme ich die Zensurmeldung mit. Lob. Und... Der Chip ist ein bisschen groß, ne? Ach komm, drauf gepfiffen. Andererseits. Ja doch, Mannschaft. Schub, kann ich jetzt auch noch in der Mitte auseinandernehmen. Das ist ein Outliner. Zwicks, dynamisch umsortieren. So, Zensurmeldungen. Da gab es in San Francisco die Bay Area Rapid Transport Agentur, Dingens, Firma, was weiß ich, BART. Nicht verwandt oder verschwiegert mit Gesichtsbehaarung. Und da ist es wohl so gewesen, dass die irgendwie einen Menschen umgebracht haben. Also deren Security-Fritzen, die offensichtlich mal wieder bewaffnet unterwegs sind. Gut, da gab es ja schon mal, dass irgendwie in der U-Bahn einer erschossen wurde, als er festgenommen werden sollte, weil der Festnehmende, Polizist ist es ja nicht mal, plötzlich in sein Holster greift, eine Waffe rauszieht, entsichert, abdrückt, peng, vor einer U-Bahn, die da gerade steht, Leute, die auch mit Handys rausfilmen, und dann das ausgedrückt, was? Wo ich auch irgendwie nichts mehr von gehört habe. Ist jetzt auch lang genug her, dass da inzwischen sich vielleicht mal irgendwie was Gerichtliches hätte ergeben haben können, aber ja. Und jedenfalls gab es sowas Ähnliches in San Francisco auch. Wobei da die Umstände des Todes, die habe ich mir nicht genauer angeguckt, weil ich auch dachte, Mensch, das könnte die gleiche Geschichte sein. So frei nach dem Motto, ist mal irgendein Jahrestag und da regen sich die Leute jetzt halt nochmal drüber auf. Aber wie schreibt Heise so schön, während man Großbritannien noch über eine Blockade von Kommunikationsdiensten zur Protestvorbeugung nachdenkt, wird in den USA schon gehandelt. Der Verkehrsbetrieb Bay Area Rapid Transit BART in San Francisco hat in der vergangenen Woche Mobilfunkbasisstationen abgeschaltet, um mögliche Proteste zu verhindern. Am 3. Juli hatte ein BART-Sicherheitsmitarbeiter einen offenbar stark angetrunkenen 45-jährigen Mann erschossen, was Mitte Juli zu Demonstrationen von aufgebrachten Bürgern führte. Nicht ganz unberechtigt. Wenn ein Besoffener einfach so erschossen wird, gut, besoffen, aber ne, wenn also jemand einfach so erschossen wird, das geht mal gar nicht. Da möchte man dann auch erwarten, dass sich irgendwie die Firma von dem Security-Fritzen entschuldigt. Sowohl bei den Angehörigen als auch bei allen anderen Kunden. Damit die in dem Bewusstsein wieder mit der Bahn fahren können, nicht einfach so erschossen werden zu können. Aber am vergangenen Donnerstag sollten weitere Protestveranstaltungen stattfinden. Um die Sicherheit von zahlenden Kunden zu gewährleisten, habe man sich für eine Abschaltung der Mobilfunkversorgung an ausgewählten Stationen entschieden, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Verkehrsbetriebs. Laut Christian Science Monitor wurden dafür keine Störsender verwendet, sondern einfach einige der vom Verkehrsbetrieb installierten Mobilfunkstationen abgeschaltet. Außer BART-Sicht war diese Aktion erfolgreich. Zu Protesten kam es am Donnerstag nicht. Im Netz wird der Verkehrsbetrieb dagegen umso mehr kritisiert. Auf Twitter haben sich in Anspielung auf den gestürzten ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak das Hashtag Mubartek verbreitet. Vor allen Dingen ist ja der größte Brüller. Sollte es da irgendwie zu Protestveranstaltungen kommen und die Mobilfunknetze sind einfach alle aus, man kommt nicht mehr mit einem Handy irgendwo ran, dann kann man ja noch nicht mal mehr um Hilfe telefonieren. Ja? Und so viele Security-Fritzen mit Funkgeräten können die da gar nicht hinstellen, dass die ein Telefonnetz ersetzen könnten. Ja, oder anders ausgedrückt, die Bartpfeifen haben irgendwie noch nicht begriffen, was Sache ist. Aber hey, man muss ja die zahlenden Kunden schützen. Wo kommen wir denn auch hin, wenn die Proteste mitbekommen? Ja. Schwupps. Gab's am Samstag. Dann von gestern gab es eine Lobmeldung bei Fefe. Die ist mir auch vorher schon irgendwo über den Weg gehuscht, aber nie irgendwie inzitierfähig. Nämlich für die britische Regierung, ne, den britischen Ministerpräsidenten, den Herrn Cameron. Der hatte sich ja überlegt, wir wollen die Sicherheit erhöhen, indem wir diese Social Networks abschalten, indem wir das Internet wegzensieren. Ja, gewisse Ähnlichkeiten an einen ägyptischen Staatspräsidenten sind rein zufällig. Und da gab es also Lob und wie schreibt FIFA da so schön? Du weißt, dass deine Internetpolitik auf dem richtigen Weg ist, wenn China dich für deine Internetzensurpläne lobt. So geschehen gerade mit den Briten wegen Camerons Zensuransagen. Ja, also wenn die Chinesen einen loben, das ist der Moment, wo man dann theoretisch eigentlich mal anfangen könnte, darüber nachzudenken, ob das, was man da tut oder zu tun beabsichtigt, vielleicht, eventuell, möglicherweise eine ganz klitzekleines bisschen dämliche Idee sein könnte. Nein. Ach, wo denke ich hin? Nein, das ist eine total richtige, eine gute, eine großartige Idee. Ja, deswegen. Ja, nee, ist klar. Wir haben immer noch keine 30 Minuten. Ich will aber eigentlich hier die Wirtschaftsmeldungen, die neuen Stücke, jetzt nicht schon verkrümeln. Da habe ich keinen Bock drauf. 8.50 Uhr. Ich habe übrigens, fällt mir gerade so ein, wo ich nicht mit diesen Meldungen hier rumlaufen will. Ich habe übrigens letzte Woche am Samstag das erste Öhendorf MPS Werbeplakat gefunden. Da war ich auch total überrascht von. Ist auch das einzige Werbeplakat, was mir bisher überhaupt begegnet ist. Vom MPS hier in Öhendorf. Nämlich in Berne an der U-Bahn-Haltestelle. Da steht so eine Litfaßsäule rum. Langweilt sich den ganzen Tag. Und da war jedenfalls ein Plakat, was für in 2 Wochen hier Werbung gemacht hat. Was ich irgendwie total faszinierend fand. Aber es ist, wie gesagt, das einzige Werbeplakat, was mir bisher begegnet ist zu dem Thema. Also ich habe ja auch schon geguckt. Das Einzige, was es jetzt noch gibt in rauen Mengen, sind irgendwelche Ü30-Party-Werbeplakate, die ungefähr die gleiche Farbe haben. Und damit dann auch immer triggern. Aber da steht völlig was ganz was anderes drauf. Irgendwie Ü30-Party am 13. August. Wenn mich mein Kalender nicht täuscht, ist der 13. August schon vorbei. Nehmt diese blöden, beschissenen Plakate weg. Sonst werde ich aggressiv, vor allem kleben die so ungefähr überall. Gut, die kleben nicht an Litfaßsäulen, die kleben mehr so irgendwie an Häuserwänden und sehen damit irgendwie heftig danach aus, als wären die da nicht offiziell hingeklebt worden. Es hätte sich nicht jemand den Werbeplakatplatz gekauft, um die da hinzupacken. Und ich gehe ja mal davon aus, dass Giesbert im Gegensatz zu irgendwelchen Ü30-Party-Pfeifen die Plakate mit ganz hochoffizieller Genehmigung dahin kleben lässt. Vor allen Dingen gehe ich davon aus, dass er für Öhendorf auch Werbung macht. Aha. Ist aber noch 2 Wochen. Beziehungsweise für mich ist jetzt erstmal noch 1 Woche Arbeit und dann 1 Woche zum Warmlaufen. Immerhin ist mir jetzt auch schon in die Finger gefallen, Saisonende. Wann das denn nun genau ist, also Herbstmarkttermin, ist im Internet aufgetaucht. Ich habe den zur Kenntnis genommen und da meine Planung entsprechend darauf eingestellt. So. Jetzt kommen wir gleich wieder an den Kreuzzug. Ja, ja, ich weiß, den Witz habe ich letztes Jahr regelmäßig gebracht, wenn ich hier bin. Ein Kreuzzug, sagen Sie? Ja, blinkt der hier rüber? Nee, der blinkt in die andere Richtung, falls er überhaupt blinkt. So. Ja. So, dann kommen wir mal in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es diese Woche in Teil 1 hier jetzt mal nicht Rapalje oder ich glaube Rapalje hatte ich hier regelmäßig. Gibt es jetzt mal nicht oder Samo, sondern es gibt das Niveau. Das ist ja so eine kleine knuffige Zwei-Personen-Zwei-Mann-Band, die mir letztes Jahr in Öhendorf dadurch aufgefallen sind, dass die doch sehr spontan waren. Weil die nämlich einfach schlicht und ergreifend auf das Publikum eingehen, beziehungsweise irgendwo hatten sie dann auch schon mal gesagt, ja, die haben noch nicht mal eine Setlist. Also was sie denn spielen, das wissen die vorher gar nicht. Das machen sie sehr dynamisch. Und das hört man dann auch, dass sie da sehr dynamisch unterwegs sind. Dann gab es ja auch letztes Wochenende am Sonntag in Seehagen sind die da auch gewesen. Und zu Seehagen sage ich allerdings in Teil 3 was. Habe ich mir zumindest ins Outliner geschrieben, dass ich da erst was sagen will. Deswegen gebe ich mir gerade große Mühe, da nicht zu viel drüber zu sagen. Und deswegen, weil mir die in Bahrenfeld Bahrenfeld-Sonntag auch begegnet sind, beziehungsweise da hatten sie eigentlich, hätten sie irgendwie Bühne irgendwo da hinten, aber die Bühne gab es wohl irgendwie gar nicht, haben sollen und dann haben freundlicherweise die Shore Patrol Schotten und die Rapalje-Jungs sich geeinigt, dass sie da ein bisschen Platz für das Niveau freimachen. Also Shore Patrol hat einfach ein Stückchen vorher aufgehört und die Rapalje-Jungs haben nicht drauf bestanden, pünktlich anzufangen. Wobei sie trotzdem relativ pünktlich angefangen haben. Aber ja, ich glaube, der Regen ist da. Und jedenfalls gab es da das Lied Ein Problem, falls es denn so heißt. 4 Minuten 59 ist es lang, kriegt er dann in die Ohren. Nein, es ist natürlich nicht ernst gemeint. Oder doch? Ich weiß es nicht. Kriegt er dann jedenfalls auf die Ohren, gefolgt von... Da musste ich ein bisschen wühlen, Weil jetzt so langsam sind mir die Neues aus der Anstalt Outros ausgegangen oder die sonstigen Outros. Und da habe ich ein bisschen gewühlt nach Anstalts-Outros, die ich noch nicht verwendet habe. Und ja, da habe ich dann von der Januarsendung Neues aus der Anstalt Nummer 40 Ansprachen gefunden. Das ist 2 Minuten 58 lang. Kriegt er dann auf die Ohren? 8.55 Uhr, gleich um 9. Kann ja mal. Ja, 13,1 Kilometer weg. Die Präzipitation. Okay, Teil 1 ist grün. Das wollte ich mir jetzt gerade mal auf dem Regenradar selber angucken. Wann und wie schlimm? Ups. Ist fast da. Tatsächlich ist es. Gut, dann sag ich mal, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Zum Thema Shownotes sage ich auch in Teil 3 was. So, und dann für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, was irgendwie in der letzten Woche niemand getan hat, fühlt euch eingeladen, mir entweder einen Kommentar im compiblog.de, Kompo 278 Teil 1 ist das hier, zu hinterlassen, mir eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben oder mich bei Google Plus zu erwähnen oder bei Twitter @compot anzusprechen oder was weiß ich, irgendwas anderes. Seid kreativ. Der Fernseher steht immer noch da. So, und dann viel Spaß mit das Niveau. Niveau, wo nie Niveau war. Habe ich auch in der Pipeline. Ja, das kommt dann, glaube ich, nächste Woche oder so. Egal, viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Dieses Lied hat mein Schatz ganz für mich alleine geschrieben. Danach, also. Fang an. Das hab ich! Später dann. Jetzt steht die Gitarre so 10 cm weiter vorne. Okay? Wiege 10? 5. 50! Wie gerne würde ich. Kinder, fragt eure Eltern, was dieser Witz zu bedeuten hat. Wie gerne würde ich. Oder besser nicht. Dein Herz gewinnen. Muss ich dazu auch Flüsse überqueren und Berge erklimmen? Du machst mich ganz und gar vollkommen von Sinnen. Ich werd Wüsten durchlaufen und Meere durchschwimmen. Ich werd alles unternehmen, werd weder ruhen noch rasten. Doch ich muss mir eingestehen, eigentlich muss ich nur fasten, denn es gibt da ein Problem. Bierbäuche sind mir unangenehm. Gib doch zu, dass ich zu fett bin für dich. Du findest meine Plauze widerlich. Gib zu, du könntest niemals mit mir sein. Für dich bin ich ein altes, fettes Schwein. Mich an und sagst mir, wie sehr du sie liebst, meine Lieder, was mir jedoch keinen Zugang verschafft zu deinem Mieder. Wieder und wieder versteift es mir meine Glieder und deine Ablehnung wirft mich auf den Boden nieder, denn es gibt da Bierbäuche sind mir unangenehm. Gib doch zu, dass ich zu fett bin für dich. Du findest meine Plauze widerlich. Gib zu, du könntest niemals mit mir sein. Für dich bin ich ein altes, fettes Schwein. Ah, guck mal da, stehen sofort Liebespaare im Publikum. Es ist völlig okay. Das ist ja auch ein Hübscher. In den würde ich mich vielleicht auch, aber ich bin ja schon, mein Herz hängt ja schon an Sören. Also einfach ehrlich und offen sein. Er wird deine Gefühle erhören, wenn du Glück hast. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Braucht jetzt nicht so verschämt zu gucken. Liebe ist was ganz Tolles und Natürliches. Auch unter Männern. Ja, ja, zeig nicht immer auf ihn. Ich weiß ganz genau, was du damit sagen willst. Er ist ein geiler Stecher, ist klar. Aber darum geht's jetzt nicht. Hier geht's um Romantik. Und jetzt dritte Strophe. Ich breche aus in Tränen. Och, nicht. Keine Kraft mehr, mich zu beschweren. Mensch. Du nimmst mich beiseite und ja. Sagst... Fass mich nicht an, Mensch! Mann, ich kann's dir doch erklären. Ja? Pass auf, es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Ja? Du kannst mir vertrauen. Ich mag noch dich sehr links. Und ich mag auch deine Lieder, aber ich stehe nun mal auf Frauen. Es gibt da das Problem, Männerkörper sind mir unangenehm. Ach, schon wieder alles scheiße. Aber dann heißt das ja zumindest, na genau, dass ich nicht zu fett bin für dich und meine Plauze, nein, nicht widerlich. Das heißt, du könntest niemals mit mir sein, aber ich bin kein altes, fettes Schwein, kein fettes Schwein. Kein fettes Schwein, kein fettes Schwein, kein fettes Schwein, kein fettes Schwein. Das ist kein Fett, das ist Haut, Mann. Kein fettes Schwein. Das ist kein Fett, das ist Haut, Mann. Kein fettes Schwein. Das ist kein Fett, das ist Haut, Mann. Kein fettes Schwein. Das ist kein Fett, das ist Haut, Mann. Das sagen sie alle. Das ist kein Fett, das ist Haut, Mann. Ja, in meinem Fall stimmt es zu Sack. Dankeschön. Riol aufgemerkt, schlägt dir die Hoffnung fehl, nie fehle dir das Hoffen. Ein Tor ist zugetan, doch tausend sind noch offen. Sind die ganz offen, der ist ja nicht ganz dicht. Na, diese Schönrednerei, die geht mir manchmal so auf den... Man muss ja aufpassen, dass man selber nicht davon angesteckt wird. Hallo, alles supi, ging mit den Jahresendansprachen ja schon los. An Weihnachten unser Knödelpräsident, na, rührselig hat er am Tannenbaum des Jahr des Ehrenamtes eingeläutet. Und keine 3 Wochen später kommt das schwarz-gelbe Streichorchester und kappt den Vergütungszuschlag für Ehrenamtliche, wenn der sich für die Gesellschaft Engagierende dummerweise in Hartz IV gelandet ist. Vielleicht lädt der die dann zu Ostern ein. Liebe Wutbürgerinnen, liebe Wutbürger, ich weiß nicht, aber alle sagen nein, alles wird toll. War auch die zentrale Aussage unserer Kanzlerin, der wir das Unwort des Jahres zu verdanken haben. Alternativlos. Das ist die Merkelsche Variante von Schröders Basta. Ne? Und die hat uns ja in ihrer Neujahrsansprache, ich habe mir's ja wieder angetan, jedes Jahr bin ich wieder so blöd, wie sie wieder da saß mit ihrer Brille, die aus irgendeiner Lieferung für die dritte Welt gemopst haben muss, festgenagelt. Na, ein Gestammel, ein Festival. Ein Festival der Worthülsen. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Und dann kaufe ich mir ein paar Tage später die Bunte, das Zentralorgan für kritisch-investigativen Journalismus. Und die haben super großer Vergleich von allen Jahresansprachen der Welt. Wer natürlich auf Platz 1? Klar, es. Ich zitiere. Die Lady in seidigem Blue vermittelte den Eindruck, alles wird gut, solange ich regiere. Ja, da ist jemand, der seinen Job beherrscht und auf Gekläff nichts gibt. Fazit, eine Kanzlerin in Topform. Ich hatte erst Topfform gelesen. So, hingehen. Souverän und menschlich, eine Königin ohne Krone. Danach bin ich erst mal brechen gegangen. Und mit dem Unwort des Jahres kam auch die Farbe des Jahres. Pantone Honeysuckle, ein fröhliches Pink. Ich habe keine Ahnung, wie ein unfröhliches Pink aussieht, aber solange wichtige Menschen bei uns im Land sich um sowas kümmern, in einem Land, das an jeder Ecke Nagelstudios hat, da weißt du nur, so ein Land hat keine Probleme.